Dann kam der große Tag, der Start in Trondheim. Und ja, für nicht richtig sportliche Radfahrer, 34 Stunden, 9 Minuten warst du mit deinem Freund Michael Kurz praktisch ununterbrochen für diese 550 Kilometer unterwegs. Wie geht das? Wie schafft man das? Es ist so, die Masse fährt diesen Bewerb schon in einer schnelleren Zeit, aber ich muss dort auch auf meine Behinderung Rücksicht nehmen und habe eigentlich bis zu 300 Kilometer Erfahrungswerte in einem Stück, aber ab 300 nimmer. Und 300 ist ja eigentlich gerade einmal ein bisschen über die Hälfte. Und es war dann auch so, nach 300 haben sich halt so dann die Spasmen eingestellt und dann hat man halt müssen mit Magnesium und Energieriegeln und sonstigen Sachen darüber hinweg helfen und dann gehen halt die zweiten oder der letzte Teil über 250 Kilometer, das geht schon dann sehr hart. Also für mich war das schon teilweise am Limit. Aber man kämpft sich durch. Ich bin ja einer, der nicht so schnell aufgibt. Und ja, wir haben es dann eben Gott sei Dank gut bewältigt und sind dann überglücklich im Ziel angekommen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Michi bedanken, weil er ist das für mich gefahren. Er hat ja, bei ihm ist ja nicht so viel Behinderung zurückgeblieben, aber er hat zu mir gesagt, wir machen das gemeinsam und genau so hat er das mit mir gemacht und ich glaube, das kann ich auch nur mit ihm machen, weil er kennt mich halt wie kein anderer und er kann sich auch in mir am besten hineinfühlen, weil er ja doch eine ähnliche Verletzung oder eine ähnliche Behinderung hat wie ich. Wenn ich dich jetzt so ansehe, ja, es funkelt schon wieder, die Müdigkeit verschwindet langsam. Ihr plant ja schon wieder irgendetwas. Ihr habt ja schon wieder irgendetwas im Hinterstübchen programmiert. Naja, nachdem wir ja diese Tage da in Norwegen relativ viel zusammen waren und auch am Rad, hat man ja auch so Phasen, wo man ja viel redet und wir haben immer so gewisse Ideen im Kopf. Und ja, wir haben einiges, was wir durchführen wollen. Eines der nächsten Ziele wird vielleicht einmal eine Fahrt von Gibraltar über Portugal, Fatima nach Santiago de Compostela sein, weil bei unserer letzten Tour von Kötschach nach Santiago haben wir ja die letzten 90 Kilometer zum Meer nach Finisterre nicht mehr gemacht und das haben wir uns hinten gelassen, weil wir gesagt haben, wir brauchen nur einen Grund, da wieder einmal hinunterzukommen und jetzt planen wir halt vielleicht die nächsten, weiß nicht, muss nicht nächstes Jahr sein, aber irgendwann in den nächsten Jahren von eben Gibraltar da über Portugal, Fatima ist ja auch noch ein Wallfahrtsort, der bei uns Wallfahrten abgeht, nach Santiago zu fahren und dann eben das Finisterre auch noch anzusteuern. Weiterhin viel Freude mit diesen großradfahrtechnischen Unternehmungen.